NDR 3 Abendstudio. In Matera in Süditalien die Audiobox 90 statt. Ein Treffen der Europäischen Rundfunkunion für die Produzenten von Acoustic Art, dem jüngsten Spross der Radiokunst. Konzert- und Aktionsraum sollte die Stadt selbst sein, mit ihren natürlichen akustischen Gegebenheiten. Die Musikwissenschaftlerin Margarete Zander, als Autorin und Moderatorin den Hörern von NDR 3 bestens bekannt, berichtet in der nun folgenden Hörspielwerkstatt über neue Tendenzen der Acoustic Art, die sie vor Ort gesammelt hat. La Città Risonante. Is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or or or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or die Frage nach der Sendefähigkeit seiner Aussage stellte der Amerikaner Dan Lander hier in seinem Stück Talking to a Loudspeaker und versuchte, über den Lautsprecher selbst eine Antwort zu bekommen. Ich möchte Sie heute einladen, verschiedene Formen der Radiokunst kennenzulernen, Möglichkeiten einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Medium Radio zu erfahren. Dies wird keine theoretische Abhandlung oder Diskussion werden, sondern ein akustischer Einblick in die Arbeiten von Radiomachern, so gewonnen bei einem internationalen Treffen Ende 1990 in Matera, Süditalien. Mit Dan Lander möchte ich Sie über Lautsprecher auffordern. Just relax. Just relax. Just relax. Just relax. Just relax. Just relax. Just relax. Just relax. Come on, break down and become a member. Nach Matera ging die Reise, wo die RAI und Radio Uno zum fünften Mal die Audiobox veranstalteten. Und nicht zufällig ist Matera der Ort, an dem die Radiomacher sich treffen, die das akustische Experiment wagen, die immer mehr die Faszination der akustischen Möglichkeiten des Mediums Radio aufspüren. Matera, eine der ältesten Städte der Welt, vielleicht die zweitälteste nach Jericho, bietet mit ihrer gewachsenen Kulisse eine Fülle unterschiedlicher, natürlicher akustischer Räume. An zwei Hügeln quasi noch schichtweise abzulesen, ist die Geschichte dieser Stadt. Das Matera des Altertums, des 13., 15., 17. und 19. Jahrhunderts bis hin zur Neuzeit. Die Grotten, Häuser, Wege und Treppen bilden mit ihrem Gewirr ein architektonisches Ensemble, das einmalig in der Welt ist. Die Sassi, die beiden alten Wohnviertel der Stadt, sind überall in der Welt als einzigartige Formen einer städtischen Siedlung bekannt. Filme wie Pasolinis Evangelium nach Johannes wurden hier gedreht. Der italienische Rundfunk RAI Radio Uno und die Europäische Rundfunkgemeinschaft EBU hatten Aufträge an verschiedene Künstler erteilt, hier Radiophones vorzuführen. Eine Höhlenlandschaft gab das Ambiente für Charles Morrows Hymne an die große Spirale. Er mischte in seiner Performance Musik vom Band mit Live-Musik und Text. Look past the sun and moon that turn and hold us. in our endless turning. Guarda là, oltre le nuvole, soffiate dal vento girante, al di là del sole e della luna, che girano, tenendoci in rotazione senza fine. Look out into the whirling endless skies, where clouds of stars spin spiral galaxies. Guarda là, nel cielo immenso, vorticoso, dove le nuvole delle stelle filano le nebulose spirali. Look inward now to the deepest roots of being, where the DNA makes fragile spirals that spin out immortality. Ora guardati all'interno, fino alle radici profonde dell'essere, dove il DNA forma le spirali fragili, rivoltando l'immortalità. Now, with the spirals of sound, we summon the maelstrom, the archetypal spiral that exists forever unchanged, turning through time. Ora, con le spirali del suono, convochiamo il turbine, la spirale archetipo che esiste, eternamente invariata, virando nel tempo. We enter the spiral and move slowly to the vortex, to the fixed eternal center, then again spin out wider and wider, back to where we began. Entriamo la spirale e ci avviamo, lentamente, verso il vortice, il centro fisso, eterno. Poi di nuovo rigiriamo, più a largo, indietro, dove incominciamo. Song for the spinning thing. An die große Spirale von Charles Morrow. Die Idee der Live-Performance, deren Thema die Erforschung von Klangarchetypen ist, die Idee war, dass sich der Klang in jeder Höhle anders ausbreitet. Charles Morrow selbst als eine Art Schamane durch die Höhlen wandert, ihre Atmosphäre in sich aufnimmt und durch die Musik transformiert. Die mitternächtliche Probe dieser Aufführung wurde zum gespenstisch-meditativ beschwörenden Ereignis. Die Aufführung selbst litt unter dem großen Besucherandrang. 100 Personen ließen die im Schnitt 50 Quadratmeter großen Höhlen doch recht eng werden und veränderten leider auch die Akustik sehr stark. Sprachliche Verständigungsprobleme gab es in Matera kaum. Die Veranstalter hatten für Simultandolmetscher in Englisch, Französisch und Italienisch gesorgt. Und viele Situationen vermitteln sich auch ohne Dolmetscher. Austausch von Informationen und Überlegungen zur Zusammenarbeit standen im Mittelpunkt der Tagung Audiobox 1990. Einfach erscheint es, Hörspiele auszutauschen, wie das eben gehörte, die Reifs Number One, Palermo, eine spanische Produktion oder auch Stücke mit dem Titel Football. Aber auch dort, wo es zum Beispiel um eine historische Vorlage geht, ein Inhalt an Worte gebunden ist, gibt es unterschiedliche Versuche der internationalen Zusammenarbeit. Georg Büchners Drama Dantons Tod war die Vorlage für Linda Mussmans WDR-Produktion. Danton leaves the room. Time passes. A message is delivered to Danton. The Committee of Public Safety decided to have me, Danton, arrested. On m'a prévenu et offert I have been warned and have been offered a place of asylum. They want my head. Let them have it. I'm sick of all the to-do. Danton, there's still time. Danton sagt, impossible. Unmöglich. But I wouldn't have aber ich hätte thought. Nicht your indolence. Danton sagt, I'm not tired. Aber müde. The soles of my feet are burning. Where are you going? Danton sagt, ja, well, ja, das who knows? Camille. Seriously. Where to? Danton sagt. For a walk, my boy. For a walk. Danton leaves. Danton geht. Time passes. Zeit vergeht. Danton takes a walk in an open field. Danton geht über ein offenes Feld. Danton says to himself. Ich mag nicht weiter. I don't want to go on. Ich mag in dieser Stille mit dem Geplauder meiner Tritte und dem Keuchen meines Atems nicht Lärm machen. Man hat mir von einer Krankheit erzählt, die einem das Gedächtnis verlieren mache. Der Tod, soll etwas davon haben. Dann kommt mir manchmal die Hoffnung, dass er vielleicht noch kräftiger wirke und einem alles verlieren macht. Wenn das wäre, dann lief ich wie ein Christ um einen Feind, das heißt, mein Gedächtnis zu retten. The place of asylum is said to be safe for my memory, yes, but not for me. For me, the grave has more safety, at least it makes me forget. It kills my memory. Dort aber lebt mein Memory lives and kills me. I or it. The answer is easy. I am toying with it. Ich kokettiere mit dem Tod. It's quite pleasant to flirt with it from a distance with a lorgnon, as it were. I eigentlich muss ich über die ganze Geschichte lachen. The whole business. Es ist ein Gefühl des Bleibens in mir, was mir sagt, which tells me, es wird morgen sein wie heute like today, and the day after, und übermorgen and on, und weiter hinaus and on, ist alles wie eben. Before. It's an empty threat. Das ist leerer Lärm. They want to scare Man will mich schrecken. They won't Sie werden's dare. Nicht wagen. Danton leaves. Danton geht. Time passes. Zeit vergeht. Night comes. Die Nacht kommt. Danton dreams. Cela ne finira-t-il donc jamais? La lumière ne s'éteindra-t-elle donc jamais? Le bruit ne cessera-t-il jamais? Le silence et l'obscurité ne se feront-ils donc jamais pour que nous n'entendions plus, que nous ne voyions plus nos affreux péchés? Septembre, septembre. Wo rein akustische Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, genügt eine einfache Übersetzung der Muttersprache des Autoren in die Muttersprache der Hörer. Die japanischen Gedichte, Original-Haikus, Vorlage für Bill Fontanas Klang der stummen Flöte, sind künstlerischer Bestandteil des Hörstückes. Die Übersetzung ist nicht als Sprachklang, sondern in seiner Wortbedeutung wichtig für das hörende Verstehen und könnte daher in jeder Sprache erfolgen. Vom fernen Lied der Nachtigall emporgelockt, geht die Sonne auf. 長き日をさえずりたらぬヒバリかな Auch ein langer Tag reicht nicht aus zum Zwitschern. Ach, diese Lärchen. Ein Ausschnitt aus Bill Fontanas Klang der stummen Flöte. In Voices verbindet Charles Morrow Stimmen, die allein vom Klangeindruck her zu verstehen sind und daher keiner Übersetzung bedürfen. Stimmen von Maschinen, Tieren, Muschelschalenorchestern und Schamanen, Impressionen aus Kirchen und Synagogen. Ein Ausschnitt aus Charles Morrows Voices. Die eben gehörten Beispiele konnten in kleinen Audioboxen, die auf dem Marktplatz in Matera installiert waren, allein oder zu zweien per Kopfhörer angehört werden. Andere Hörspiele wurden inszeniert, wie Revelation von Peter Howell, die Apokalypse des Johannes. Von der BBC für das religiöse Programm produziert, in Matera mittels einer Lautsprecheranlage übertragen, von der Größe, wie sie für eine Rockband üblich ist. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Abenddämmerung am Fuße einer Höhle, sehen über ein Tal auf eine Hügellandschaft. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Zuhören zu gestalten. Sich der Abenddämmerung hinzugeben, sich in die Weite der Landschaft zu verlieren oder in die Höhle zu verkriechen, stillsitzen, zu meditieren oder langsam gehend den Raum zu wechseln, sich akustisch zu nähern oder zu entfernen. And I saw seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer. And the angel took the censer and filled it with the fire of the altar and cast it into the earth. Hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. And the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up. A great mountain, burning with fire, was cast into the sea. And the third part of the sea became blood. And the third part of the creatures which were in the sea and had life died. And the third part of the ships were destroyed. There fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. The third part of the sun was slain, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened. I saw a star fall from heaven unto earth, and to him was given the key to the bottomless pit. And there came out of smoke locusts upon the earth, and unto them was given power. It was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh men. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. The army of the horsemen were 200,000. And I heard the number of them, and thus I saw the horses, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. And by these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone. And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, neither repented they of their murders, nor their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. They should be judged for sins in the Lord and the life of And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. Come hither. I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Soweit The Revelation von Peter Howell. Die Performances waren natürlich nicht nur für die ca. 50 Tagungsteilnehmer gedacht, man war auch gespannt auf das normale Publikum, die Einwohner von Matera und Umgebung. Einige Künstler waren frühzeitig nach Matera gefahren und hatten den Versuch unternommen, den Einwohnern ihre Geräusche in einem anderen Kontext wiederzugeben. Die finnische Gruppe Proton hatte verschiedene Geräusche mitgebracht, die man in Matera äußerst selten oder gar nicht hört, und diese entlang der Hauptstraßen per Lautsprecher übertragen. Sie sollten sich in das alltägliche Geschehen einfügen, eine akustische Kulissenveränderung bewirken. Der Versuch scheiterte zunächst an der zu geringen Lautstärke der Übertragung, aber auch ein gut vernehmliches Hundegebell, Regen, Gewitter, Düsenflieger und Geräusche von einem Tennisplatz konnten kaum Aufmerksamkeit erregen. Die Einwohner von Matera sind abends auf den Straßen. Sie flanieren, unterhalten sich, ein für die Besucher der Stadt faszinierendes Phänomen. Wie bei einem Volksfest sind die Straßen Abend für Abend Treffpunkt und Lebensraum. Da interessieren keine akustischen Spielchen einiger Touristen. Streetscapes fand ohne die Einwohner von Matera statt. Mehr Erfolg hatte die italienische Gruppe Coigny. Sie hatte vier der selbsternannten Führer von Matera in ihr Stück einbezogen und darüber hinaus einen ganzen Hügel in Materas Sassi. Von vier Plätzen aus wurden die Beziehungen zum Mittelpunkt der Kirchenruine Madonna del Idris hergestellt und von dort aus konnte man mittels Teleskop die Sassi und große Teile der Umgebung einsehen. Eine optische Wechselwirkung, die durch eine Art Klangteppich aus Musik unterstützt wurde, der überall mehr oder weniger stark durch die natürlichen Geräusche der Umgebung überlagert wurde. Il tempo presente, nell'umido colore degli occhi, e il tempo passato, più su, sulla torre, sono forse presenti entrambi nel tempo futuro, gote si muove insieme alle parole, il tempo futuro è contenuto nel tempo passato, se tutto il tempo è eternamente presente, tutto il tempo è irredimibile, ciò che poteva essere è un'astrazione e resta una possibilità perpetua solo nel mondo delle ipotesi. Ciò che poteva essere è ciò che è stato, tendono a un solo fine che è sempre presente. Passi echeggiano nella memoria, lungo il corridoio che non prendemmo, verso la porta che non aprimmo mai, sul giardino delle rose. Le mie parole echeggiano così nella vostra mente. Allgemein hatten die Künstler die Stärke der natürlichen Akustik weit unterschätzt, bei der Planung zu wenig berücksichtigt, dass im Freien keine Studioatmosphäre herrscht, sich die Akustik der Freiräume auch frei und unberechenbar verhält, abhängig von Bedingungen, die den Gesetzen der Natur entsprechen. Elvin Curran, von dem Sie später noch einen Beitrag hören können, war enttäuscht über seine Performance Tufo Moto, hatte er sich doch ausgerechnet, wie gut sein Rock, hier im Sinne von Fels gebraucht, sein Rockmusikkonzert, also in einem Steinbruch mit einem Nachhall von 6 bis 7 Sekunden klingen musste. Bläser, Percussion und elektronisches Instrumentarium sollten sich so, an verschiedenen Orten spielend, akustisch mischen. Aber der Amerikaner erlebte mit dieser Komposition ein Fiasko. Die Kulisse, ein ca. 150 Meter langer, 60 Meter breiter und 40 Meter tiefer Steinbruch, war mächtiger als alle Verstärker- und Lautsprecherbatterien, die man aufgeboten hatte. Ähnlich ging es Butch Morris mit Spiriti Materani. Auch er arbeitete übrigens, wie Elvin Curran, auch mit Rockmusikern aus Matera zusammen. Gelungen war die Freiluftaufführung der finnischen Gruppe Proton, die bei einem Bilderbuch Sonnenuntergang hinter dunkelgrauem, kahlen Hügel diese Musik über das Tal tönen ließ. Thank you. Akka Klack Klack, ein Mysterienspiel der finnischen Gruppe. Der Finne Juni Kesti hatte wenig Schwierigkeiten, sich mitten auf dem Marktplatz im belebten Zentrum der Stadt Gehör zu verschaffen. Denn Kesti reagierte nicht nur auf sein Musikplayback, er ging auch auf die Geräusche der Straße ein. Den Rhythmus der rufenden Passanten, der Vespas und der hupenden Autos. Eine sehr gelungene Form von Juni Kesti, die Passanten zum Verweilen zu bewegen und manch einen auf die Audiobox und ihr Thema hinzuweisen. Auch der österreichische Beitrag vermittelte sich schnell den Zuschauern. traveling Europe and recording audiovisual information, reporting about the present situation. Radio Subcom fährt mit einem als Studio eingerichteten Kleinbus durch Europa und sammelt akustische Informationen, um diese dann als Material an einem anderen Ort im Rahmen einer Performance wiederzugeben. Es ist wie mit der Klimakatastrophe. Warum zum Teufel tut niemand was dagegen? Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Everybody was taking heroin. Pakistanis in Switzerland. Ask them about Europe in 1992. Hey man, what time it is? I think it's time to forget. Dreadful, deadly, ice cold, chilly. For the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people, cocaine, for the rich people. Cocaine for the rich people. Cocaine for the rich people. Cocaine for the rich people. Cocaine for the rich people. Cocaine. Radio Subcom zwischen den Städten. Durch Live-Performances neugierig gemacht, lockten die Audioboxen aus Stein auf dem Marktplatz immer mehr Einwohner der Stadt an und machten sie auf die Besucheraktivitäten neugierig. Zum Angebot des WDR gehörte For Julian von Alvin Curran, das 1988 den WDR-Preis Ars Acoustica bekommen hatte. Of thy strength is less free than thou. Blast oh, a grain, brook, park, rose, boyhood, and could be the comrade of burn, thy wanderings over heaven, as then went to outstrip thy skyey speed, scarce seemed a vision. I would ne'er have striven as thus with thee in prayer. Brook, train. Away the leaf, a cloud, face. I fall upon the thorns of life. I bleed a heavy peace. Weight of hours. House has chained Book. And bowed one to life. Rage. Tameless and swift and proud. Make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling? Face. Tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. Be thou, spirit fierce, my spirit. Be thou me, impetuous one. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. And by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth ashes and sparks, my words among mankind. Be through my lips to unawakened earth a trumpet of a prophecy. O wind, if winter comes, house. Can spring be far behind? Rose. Train. Book. No. Faith. Spot. House. Peace. Praise. Rose. Book. Blast. This train burn house space spot but is Alvin Curran for Julian. Mantra meint ursprünglich die Bezeichnung für Opfersprüche des Veda. Im Tantrismus werden Sprüche mit magischer Bedeutung als Mantras bezeichnet. Oft bestehen sie aus einer Vermischung von Wörtern mit sinnlosen Silben. Sergio Messina nennt seine Produktion Radio-Mantra. Le voci di tutte le lingue di tutti i tempi. All of those voices, my voice, your voice, are the radio listener's own voice, because radio is voice. Perché la radio è voce. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Sergio Messinas Radio Mantra. Ein pas de deux der Stimmen ist der pas de voix von Charles Amerikanien. Eine Hommage an Samuel Beckett, die ohne die Stimme des Schriftstellers auskommen muss, weil Samuel Beckett nicht will, dass seine Interviews auf Tonband aufgenommen werden. Um den Hörer akustisch in die Nähe des Schriftstellers zu bringen, bezieht Charles Amerikanien die Geräusche aus der Umgebung des Hauses von Beckett mit ein. Party went on. This was around midnight, and around 8 in the morning, when everybody decided to go home, somebody, just when they were leaving, said, "Oh, excuse me, I have to go to the toilet." So they opened the door of the toilet, and there was Barbara sitting on the toilet with her panties on her knees, her beer can in her hand, sitting on the toilet, sleeping. Like a George Segal sculpture. Oh, yes. And I think that is a masterpiece. Yes, I can really imagine you see what I mean? The situation. That there. Is a work of art there. Pas de voix von Charles Amerikanien. Am liebsten wurden im Matera übrigens die kurzen Stücke zum Anhören ausgewählt, wie das folgende von 3 Minuten und 50 Sekunden. Ganz Mutige haben so in den Spiegel des Teufels gesehen, eine Produktion von Radio Zagreb. Yeah. Devil's Mirror von Darko Rundeck. Stücke dieser Art werden übrigens in einigen Ländern gern von Jugendlichen zwischen Popmusiktiteln gehört, Videoclips fürs Ohr. Verständnisschwierigkeiten gab es beim internationalen Treffen in Matera kaum. Die Stücke waren von den Anbietern so ausgewählt, dass ihre Wirkung nicht nur auf hörendem Verstehen beruht und die Beiträge auch einen hohen akustischen Reizwert besitzen. So zum Beispiel in der australischen Produktion Play It Again, Doc. Wenn auch die Wirkung beim australischen Hörer sicher noch anders als beim nicht-australisch Sprechenden ist. Ich bin nicht mehr so gut. Guess what he dropped? Play the Gain Dog, eine Produktion des Australischen Rundfunks. Acoustic Art ist eine Entwicklung des Mediums Radio, die das Akustische und seine Möglichkeiten auf vielfache Weise zur Wirkung bringt. Eine Kunstform. Es gibt auch Überlegungen, Acoustic Art in die tägliche Hörfunkarbeit einzubeziehen. Denn Länder gibt ein Beispiel für eine neue Präsentation von Nachrichten. Vor einer Abtreibungsklinik in Kanada stehen die Befürworter und die Gegner. Drehen Sie Ihren Balanceregler nach rechts, hören Sie die Gegner. Drehen Sie ihn nach links, hören Sie nur die Befürworter. Und in der Mitte beide. What you are about to hear is an experiment in news presentation. The sounds were recorded outside the Morgenthaler Abortion Clinic, following the Supreme Court decision that Canada's abortion law was unconstitutional. Adjusting your balance control to the far left will allow you to hear the pro-choice faction, while adjusting your balance control to the far right will allow you to hear the anti-choice faction. Both points of view can be heard simultaneously by not adjusting your balance control. We will begin in 5 seconds. And that concludes our news presentation experiment. Dan Lander talking to a loudspeaker. Zahlreiche Formen der radiophonen Umsetzung wurden im Matira vorgestellt und diskutiert. Der internationale Austausch der wenig auf Text beruhenden Beiträge ist sicher der einfachere. Und es gibt Themen, die international von Interesse sind und sich allerorten unmittelbar vermitteln. Crystal Psalms von Alvin Curran. Yeah. Crystal Psalms von Alvin Curran. Die Audiobox 1990 ging am 8. Oktober letzten Jahres zu Ende. Die Arbeit der einzelnen Redaktionen geht weiter. Die Zusammenarbeit wird vertieft. Gemeinsam kann man größere Projekte finanzieren, Begegnungen ermöglichen zwischen Künstlern und Produzenten, zwischen Künstlern und Publikum, live oder mittels Ätherwellen, aber nie ohne das Medium Radio selbst. Gerade Akustikart ermöglicht eine gute Zusammenarbeit, um immer andere Antworten auf die Frage zu finden: Is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or Or Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or is this broadcast quality? Or or Auf NDR 3 hörten Sie eine Hörspielwerkstatt über neue Tendenzen der Acoustic Art. La Città Risonante von Margarete Zander. Realisation: die Autorin.